Gelegt ist gelegt, Hosen runter, spiel Ass, sonst wirst du nass. All das sind beliebte Sprüche beim Skat und es gibt noch viele mehr. Skat, das ist eins der beliebtesten Kartenspiele in Deutschland und es ist auch ein typisch deutsch geregeltes Spiel, nach den ehernen Statuten, nämlich der allgemeinen deutschen Skatordnung. Die gibt es schon seit 1886. Rainer Tübsch über 130 Jahre Re und Contra. Was ist da los? Sitzen drei Männer zusammen und werfen sich merkwürdige Zahlen zu. 18, tja, 20. Was? Ach so, ja. Sie spielen Skat, ein typisches Männerspiel, dessen, nun sagen wir, geschlechtsspezifik unüberhörbar ist, wenn dem eigentlichen Spiel ein Reizen vorangeht, wo dann die Buben die Damen stechen, weil sie, die Buben, in aller Regel die höchsten Trümpfe darstellen. Und wenn ein Spieler, der keinen Stich erhält, als Jungfrau aus dem Spiele geht. Auf dem Spieltisch sind später Bockrunden nicht unüblich. Und am Ende wird ein Spiel, das mit gleicher Punktzahl für Herausforderer und Gegner abschließt, auch gern mit dem freudigen Ausruf Arsch gespalten quittiert. Hallo, liebe Freunde. Es ist mal wieder soweit. Die Skat-Saison steht ins Haus. Komödianten wie Loriot und Otto Waalkes haben denn auch über jene gescherzt, die sich als Skat-Brüder titulieren und zu Dreierrunden versammeln. Aber das Spiel mit den 32 Karten hat natürlich auch seine ernsten Seiten. In welcher Reihenfolge gegeben wird, wie viele Karten und in welchen Portionen, das alles und mehr haben die Grand Seigneure des Spiels festgelegt im thüringischen Altenburg, wo das Spiel nicht nur entwickelt wurde, das vielmehr heute noch als die Kapitale der Asse gilt. Um die Entstehung des Spiels, ja auch um seinen Namen, ranken sich zahllose Legenden und deren endgültige Klärung würde längere Zeit als ein Herrenabend mit Ramschspielen dauern. Aber so wenig ein Grand mit Vieren und vier Assen nicht verloren werden kann, so wenig gab es anfangs Einigkeit über die Bewertung der Spiele. Und deshalb setzte man 1886 einen Kongress an, der einen essentiellen Streit klären sollte. Dem Altenburger Farbenreizen setzte man dazu mal nämlich aus Leipzig das Kontra des Zahlenreizen entgegen. Der 86er Kongress blieb ergebnislos und auch bei einem Folgetreffen ein Jahr später blieb man in dieser Herzensangelegenheit über Kreuz. Gleichwohl, in Altenburg beschloss man, von Frauen ist nichts zu hören, die 35 Paragraphen umfassende allgemeine deutsche Skatordnung. Sie wurde in der Folge diskutiert, differenziert, korrigiert und was bis dato zwischen Durchmarsch und Schneider nicht geklärt werden konnte, das wird seit 2001 vor dem Internationalen Skatgericht verhandelt, das sich aus 9 hochmögenden Kreuzbuben zusammensetzt, von denen 7 vom Deutschen Skatkongress gewählt und 2 von der International Skat Players Association benannt werden. Ihr amtierender Sprecher heißt übrigens Matthias Bock. Die Lektüre der Entscheidungssammlung ist mindestens ebenso amüsant wie das Spiel mit einer, sagen wir, Herzflöte. Apropos Flöte. Zahllose Künstler wie Otto Dix etwa in seinem Gemälde Der Skatspieler haben sozusagen als Kiebitze dem Zeitvertreib ein Denkmal gesetzt. Und von so ernsten Komponisten wie Richard Strauss wissen wir, dass sie ähnlich dachten wie später der Spaßvogel Heinz Ehrhardt. Was wäre das Leben ohne Skat? Es wäre öd und blöd und fad. Wir dreschen Karten, dass es kracht. Bis in die Nacht, bis in die Nacht.